Erster, sie reisten durch Amphipolis und Apollonia. Dann kamen sie nach Thessalonike. Dort hatten die Juden eine Synagoge. Zweiter, Paulus ging wie immer in die Synagoge. Er sprach an drei Sabbaten zu ihnen. Er erklärte ihnen die Schriften. Dritter, er zeigte ihnen, dass Christus leiden und von den Toten auferstehen musste. Er sagte, dieser Jesus, den ich euch verkünde, ist der Christus. Vierter, einige Juden glaubten und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch viele Griechen, die Gott verehrten, glaubten. Nicht wenige wichtige Frauen glaubten auch. Fünfter, die Juden wurden eifersüchtig. Sie nahmen schlechte Männer mit. Sie machten einen Aufstand und brachten Unruhe in die Stadt. Sie suchten Paulus und Silas im Haus von Jason. Sechster, sie fanden sie aber nicht. Dann zerrten sie Jason und einige Brüder zu den Stadtvorstern. Sie schrien, diese Leute machen überall Unruhe, jetzt sind sie auch hier. Siebter, Jason hat sie bei sich aufgenommen. Alle diese Leute handeln gegen die Befehle des Kaisers. Sie sagen, dass ein anderer König da ist, nämlich Jesus. Achter, diese Worte machten das Volk und die Stadtvorsteher unruhig. Neunter, sie verlangten eine Bürgschaft von Jason und den anderen. Danach ließen sie sie frei. Zehnter, die Brüder schickten Paulus und Silas sofort nach Beröa. Dort gingen sie in die Synagoge der Juden. Elfter, diese Juden waren freundlicher als die in Thessalonike. Sie nahmen das Wort Gottes gerne an. Sie lasen jeden Tag in den Schriften, um zu prüfen, ob es so war. Zwölfter, viele von ihnen glaubten. Auch viele wichtige griechische Frauen und Männer glaubten. Dreizehnter, die Juden aus Thessalonike erfuhren, dass Paulus auch in Beröa Gottes Wort verkündete. Sie kamen auch dorthin. Sie wollten die Leute aufhetzen und Unruhe stiften. Vierzehnter, die Brüder schickten Paulus sofort bis ans Meer. Silas und Timotheus blieben aber in Beröa. Fünfzehnter, die Männer, die Paulus begleiteten, brachten ihn nach Athen. Sie kehrten dann zurück. Sie hatten den Auftrag, Silas und Timotheus zu sagen, dass sie schnell zu Paulus kommen sollen. Sechzehnter, Paulus wartete in Athen auf sie. Er sah, dass die Stadt voller Götzenbilder war. Das machte ihn sehr traurig. Siebzehnter, er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die Gott verehrten. Er sprach auch jeden Tag auf dem Marktplatz zu den Leuten, die er traf. Achtzehnter, einige Philosophen von den Epikuräern und Stoikern stritten mit ihm. Einige sagten, was will dieser Schwätzer sagen? Andere sagten, er scheint fremde Götter zu verkünden. Denn er sprach über Jesus und die Auferstehung. Neunzehnter, sie nahmen ihn mit zum Areopag. Sie sagten, dürfen wir wissen, was das für eine neue Lehre ist, die du bringst? Zwanzigster, du erzählst uns seltsame Dinge. Wir möchten wissen, was das bedeutet. Einundzwanzigster, alle Athener und die Fremden dort wollten immer nur etwas Neues reden oder hören. Zweiundzwanzigster, Paulus stellte sich in die Mitte des Areopags. Er sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr sehr religiös seid. 23. Ich ging herum und sah eure Heiligtümer an. Ich fand auch einen Altar mit der Inschrift, einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. 24. Gott hat die Welt und alles darin gemacht. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. 25. Er braucht auch keine Hilfe von Menschen. Er braucht nichts, denn er gibt allen Menschen Leben, Atem und alles andere. 26. Er hat alle Völker der Menschen von einem einzigen Menschen gemacht. Er ließ sie auf der ganzen Erde wohnen. Er hat die Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnorte bestimmt. 27. Er wollte, dass sie Gott suchen. Vielleicht können sie ihn fühlen und finden. Er ist nicht weit weg von jedem von uns. 28. Denn in ihm leben, bewegen wir uns und sind wir. Auch einige eurer Dichter haben gesagt, wir sind auch sein Geschlecht. 29. Wenn wir Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht denken, dass Gott wie Gold, Silber oder Stein ist. Er ist nicht wie ein Bild, das Menschen gemacht oder erfunden haben. 30. Gott hat die Zeiten der Unwissenheit übersehen. Aber jetzt sagt er allen Menschen überall, dass sie umkehren sollen. 31. Denn er hat einen Tag bestimmt. An diesem Tag wird er die Welt gerecht richten. Er wird dies durch einen Mann tun, den er dafür ausgewählt hat. Er hat allen Menschen gezeigt, dass sie ihm glauben können, indem er ihn von den Toten auferweckte. 32. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten einige. Andere sagten, wir wollen dich ein anderes Mal darüber hören. 33. So ging Paulus von ihnen weg. 34. Einige Männer schlossen sich ihm an und glaubten. Dazu gehörten Dionysius, ein Mitglied des Areopags, und eine Frau namens Damaris. Auch andere glaubten mit ihnen.